bla bla. Es gibt ein Land ganz hoch im Norden, in Schnee und Eis, mit Seen und Fjorden. Nordland, Nordland. Doch hier deine Stunde kommt, Nordland. Dort lebt ein Volk seit tausend Jahren, die Augen blau, mit blonden Haaren. Nordland, Nordland, doch hier eine Stunde kommt, Nordland. Ein Segel blinkt Horizont bis nach Valhall, wo Odin wohnt. Nordland, Nordland, doch hier eine Stunde kommt, Nordland. Deutschland, Stunde kommt, Deutschland. Ich musste nur noch der Kreis spielen, Bruder. Ich hab den nicht mal noch so gespielt. Ja, aber Mann, ist ja egal.